Kundgabe 6118. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.11.1954. Liebe Geist ist Schutz gegen Versuchung und Gegner Gottes. Verbleibet immer im Geist der Liebe. Nur dann seid ihr gefeit gegen die Angriffe des Feindes. Denn die Liebe flieht er. Und an einen Menschen, der immer Liebe erfüllt ist, tritt er nicht heran. Doch so wie sich nur ein Fünkchen Lieblosigkeit im Herzen eines Menschen bemerkbar macht, findet er Einschlupf und versucht alles, um sich noch mehr Raum zu verschaffen. Er verleitet ihn zur Unduldsamkeit, zur Selbstgerechtigkeit und zum Hochmut, um in ihm die Liebe zu ersticken, um dann freie Hand zu haben und sich den Willen des Menschen gefügig zu machen. Es wird ihm das niemals gelingen, wo die Liebe ist, denn diese gibt ihm kein Angriffsfeld. Sie wehret ihm und hat auch die Kraft, ihn abzuwehren. Doch immer wieder kommt der Mensch in Lagen, wo er sich bewähren soll, weil er nur dann aufwärts steigen kann, wenn er kämpft oder dienet. Und also wird er Widerstände überwinden müssen. Er wird sich hinabneigen müssen zu dem Hilflosen und ihm emporhelfen. Er wird sich also in dienender Nächstenliebe betätigen müssen. Tut er dies, dann wird sein Kämpfen geringer werden, weil dann die Liebe ihm Kraft gibt zum Bewähren, wenn ihm Widerstand erwächst. Doch hüten muss sich der Mensch vor dem Nachlassen des Liebefeuers, wenn er nicht dem Versucher sich ausliefern will, der dann sofort bereit ist, nachzuhelfen und das Liebefeuer ganz zu ersticken. Er ist voller List und Tücke, und er versteht es meisterhaft, euch Fallen zu stellen, in die ihr ahnungslos geratet, wenn nicht das Liebelicht in euren Herzen so hell brennt, dass ihr ihn erkennt, und ob er sich noch so gut tarnt. Darum kann euch immer nur zugerufen werden, verbleibet im Geist der Liebe, denn dann seid ihr verbunden mit Gott und habet den Feind nicht zu fürchten. Und ihr könnet auch jeder Versuchung erfolgreich mit Liebe begegnen, was es auch sei. Wenn Menschen euch demütigen wollen, wenn sie euch zur Ungeduld reizen wollen, wenn sie in euch den Neid zu erwecken suchen, immer steckt der Versucher dahinter und immer werdet ihr ihn schlagen und verjagen, wenn ihr in der Liebe verbleibet. Dann wird alles ohne Eindruck bleiben auf euch. Dann werdet ihr die Mitmenschen nur als kranke Seelen betrachten, die sich zu solchen Versuchen dem Widersacher hingeben. Und ihr werdet ihnen mit Liebe entgegentreten und es zuweilen auch erreichen, dass sie in sich gehen und ablassen von ungerechtem Reden und Handeln. Denn die Liebe ist Kraft und bleibt nicht ohne Wirkung, wo sie keinen Widerstand findet. Darum solltet ihr euren Mitmenschen ein Liebeleben vorleben, das oft erfolgreicher ist als Worte, die nicht bewiesen werden durch die Tat. Verbleibet in der Liebe und denket daran, dass ihr dann in dem verbleibet, der selbst die Liebe ist, und dass seine Gegenwart euch ein sicherer Schutz ist gegen alle Angriffe des Feindes, eurer Seelen. Amen.